Laut Meldung von Newsis Südkoreas, Unternahmen der südkoreanischen Organisation Menschen für Frieden und Wiedervereinigung am 13. September vor dem Gebäude des südkoreanischen Außenministeriums eine Friedensaktion und bestanden auf Dialog für Frieden der koreanischen Halbinsel. Die südkoreanische Internetzeitung Presian brachte jüngst den Artikel von Park Hong-soo, Forscher des südkoreanischen Korea-Instituts. Er schrieb über die Wahrheit der Umtriebe für die Staatsstationierung.